schlag ihr den Kopf vom Hals und spin ihn auf meinem Zeigefinger wie ein Basketball. Besser Frieden, es gibt keine Bahn, wenn wir in deiner Heimatstadt im Leichenwagen Streife fahren. Deutsche Rapper haben sich verbarrikadiert, denn erst jag ich ihnen Angst ein und im Anschluss Nägel ins Gehirn. Dass du nicht gerne du bist, kann ich gut verstehen, denn du bist nur ein Bastard, der mit seinem Bruder duschen geht. Yeah. Doppel-J im Matze Hund lassen dich büßen, guter Rap ist arrogant und kommt seit neuestem aus dem Süden. Halt die Fresse, das ganze Leben ist ein Videogame und ich begrüße jeden, der mir begegnet, wie bei Streets of Rage. Du dumme Missgeburt wirst Action, doch hast 100% Nuttensohn auf deinem Etikett stehen. Axtmörder, Axtmörder, wir sind auf der Jagd, fahren Leichenwagen, deutsche Rapper fahren.